finsterer November, 23 Uhr, Donnersnacht. Tag auch. Die Deadline und Ulrich Land melden sich zu Wort. Und Tod und Teufel schleichen mal wieder durch Amerika. Und wir sind mittendrin dabei. Mal jemand gesehen, der sich Schwefelsäure schießt? Zitat folgendes Hörspiel. Ich sag euch, Hardcore vom Feinsten. Szenen hart wie die Szene, knallhart, knallhart am Straßenrand entlang. New York, das Gurgeln der Gosse. Die grauenvollen Peaks des alltäglichen Elends. Immer die Nadel und die Knarre im Anschlag. Aus der Vogelperspektive, mit den Argusaugen zweier Cops von Brooklyns Dächern herab. Die rohe Totale, total rau. Nur eins ist noch drastischer. Die Ausschnittvergrößerung. Bob Liucci, einer der erfolgreichsten amerikanischen Krimi-Romanciers der letzten Jahre, schrieb sein erstes Hörspiel hier für die Deadline auf Brooklyns Dächern. Auf Brooklyns Dächern. Nicht einschlafen, bewegt dein Leben dann. Denn, hier, aua, das ist das Gebäude, hier rein. Die Treppen hoch und rauf aufs Dach. Hörspiel von Bob Liucci. Aus dem Amerikanischen von Walter Adler. Gib mir das Fernglas. Ja. Was ist da? Chino lässt seine Tauben fliegen. Der Verrückte schwingt einen großen Stock in der Luft rum und lässt einen Haufen Vögel im Sturzflug kreisen. Das ist alles, was ich sehe. Ist er allein? Nein, der Kleine ist bei ihm. Sein Cousin? Ralf? Wir sind doch alle miteinander verwandt, diese Puerto Ricaner. Hey! Was ist? Warte, warte. Scheiße, Mann, da ist T-Bird. T-Bird ist drüben? Sag ich doch. Du musst mal seine Kleider sehen. Er trägt einen grünen Fes, ein grünes Hemd, grüne Hose und grüne Schuhe. Ist von oben bis unten mit Goldband. Und er fuchtelt mit seiner Faust vor Chinos Gesicht rum. Und was machen wir jetzt? Ja, lass mich nachdenken. Was ist denn, Chino? Das hier. Ich suche das hier, Ralf. Den Digger, der mich angemacht hat. Mama? Damit verpasse ich ihm eine. Damit kannst du dein Auto umpusten. Was denn hier? Meine Kanone macht mich frei. Mich macht keiner an! Hey, da kommt sie! Hey, Philly! Jetzt guck dir mal die an, wie die Brunnenwasserbraut sich bewegen kann. Dafür lohnt es sich, den Kaffee kalt werden zu lassen. Ich möchte mich für das schlechte Benehmen meines Freundes entschuldigen. Ne? Du bist eine Schönheit, Lady. Darf ich dir etwas anbieten? Ein Soda-Wasser, ein Kaffee, ein paar Juwelen. Was möchtest du, Svita? Wow! Wo läufst du denn hin, hä, du süßes Ding? Lovely man! Hey, Sam, komm. Ich komme rein. Ich muss mit dir reden. Dieser Penner T-Bird, mit dem du Geschäfte machst, der zahlt seine Schulden. Philly, ich hab's dir gesagt. Was soll das? Hab's dir doch tausendmal gesagt, verdammte Scheiße. Hab ich's dir nicht gesagt? Seine Freundin hat bei der letzten Lieferung den Verschnitt vermasselt. Und jetzt hat er Probleme, den Stoff loszuwerden. Wir sollten diese Nigger anzünden. Der tanzt doch schon seit Monaten auf der Nase rum. T-Bird hält sich für einen Apotheker. Gott allein weiß, womit er das Heroin verlängert. Jimmy, Du und Cell, ihr geht zu ihm und gebt ihm was Anständiges, bevor er alle seine Kunden umbringt. Ja, ich werde ihm was Anständiges geben. Und denk dran, Jamie, das ist rein geschäftlich. Der Mann schuldet uns Geld, macht keinen Blödsinn, rühr ihn nicht an. Wenn du mit einem von seinen Leuten ein Poco Spaß haben willst, wird er von der Recht sein. Hast du uns nie gesagt, dass du T-Bird kennst? Ich kannte ihn. Na, aber jetzt habe ich nichts mit ihm zu tun. Wir haben euch gesehen, Chino. Dich und T-Bird. Und sah nicht gut aus, mein Junge. Ich sollte für ihn dealen. Ich bin aber kein Dealer. Ich bin ein Junkie. Ich habe ihm gesagt, wenn ich auf den Zug bin, dann schieße ich mir den Stoff selbst. Wer ist T-Birds Connection? Er bekommt's direkt. Von den Italienern. Ach, doch Kuhscheiße! Willst du uns auf den Arm nehmen? Spiele kein Spielchen, Chino. Wäre ein großer Fehler. Warum soll ich das tun? Ich sag euch, Leute, T-Bird macht seine Geschäfte mit diesem Italiener. Philipp. Philipp Muska. Na gut, steig aus. Mann, was soll das heißen? Steig aus. Bringt ihr mich nicht zurück? Viel zu gefährlich. Wenn irgendjemand in deinem Viertel sieht, wie du aus unserem Auto steigst, verarbeiten sie dich zu Hackfleisch. Hey, und warum lasst ihr das nicht meine Sorge sein? Weil du entweder zu stoned oder zu dämlich bist, um dir Sorgen zu machen. Das müssen wir für dich tun. Ist aber ein ziemlich langer Fußmarsch, verdammt nochmal. Was ist dir lieber, gehen oder sterben? Ja, yeah, ist aber ein verdammt langer Fußmarsch. Fußbar, Anhalter. Und tu mir einen Gefallen, ja? Das nächste Mal, bevor du uns triffst, nimm einen Bart, Mann. Du stinkst. Was denkst du? Ich denke, wir starten eine Ermittlung gegen Philipp Muska. Sir! Du hast mir gesagt, ich kann den Stoff 1:6 verlängern. Das hast du mir gesagt. Ich habe 1:5 aufgehört und da lag schon nur noch Babypuder auf dem Tisch. Aber ich wollte nicht mal jung reißen. Verdammt doch mal ab. Ich dich ab, ich kann den Stoff nicht verkaufen. Himmel, so Mist kann ich nicht abgeben. Ja, fest ist verschnitten. 1:6 habe ich verschnitten. Du, 1:6? Ich bin nicht blöd. Du hast mir gesagt, es ist gut für 1:6. Nicht 1:7? 1:6 verlängert. 1:7 oder 1:8? Wenn du nicht so ein Schwamm wärst, hättest du jetzt keine Probleme. Du hast es 1:7 oder 1:8 verlängert, du Idiot. Und jetzt ist das, was du verkaufst, Chinin und Milchpulver. Aber kein Heroin mehr. Ansag, wenn ich ins Gesicht, dass ich ein Lügner bin. Ich sag dir, mein Test hat es 1:6 verlängert und sich in Schuss gesetzt. Wirkung gleich 0. Ihr schuldet mir was. Hier, T-Bird, wir haben dir hier 30 Gramm reines, unverschnittenes Heroin mitgebracht. Damit kannst du den Müll, den du angerührt hast, aufbessern und verkaufen. Alles. Gut. Gut. Gut, das ist doch was. Jetzt verstehen wir uns. Gib mir die 30 Gramm und ich sorge dafür, dass wir demnächst eine Menge Geld zu zählen haben. Und T-Bird, dein Tester soll's ausprobieren. Das ist das Beste, was wir haben. Alright. Das hört sich schon besser an. Jerry! Jerry, wo steckst du, Frau? Beweg deinen Arsch Schießt. Sieht die schön aus, wenn überall Löcher reinmachen. Hey, die springen rum und rennen rum, kotzen und scheißen sich an. Scheißen sich an. Die ist zu tot lachen. Aua, aua. Hey, hey, hey, lauf nicht weg. Hä? Ich warte schon den ganzen Nachmittag auf dich. Ich bin spät dran. Ich muss nach Hause. Oh. Bitte lass mich vorbei. Aber dann wärst du doch gar nicht hier vorbeigekommen, wenn du mich nicht hättest sehen wollen. Oh, Komm, ich lade dich ein. Warst du schon mal auf Coney Island? Oh ja, einmal mit meinem Cousin und meinem Bruder. Und diesmal gehst du mit mir. Das würde mein Vater niemals erlauben. Nein, hier, das erlaubt er nicht. Ich werde es ihm nicht verraten, es bleibt unser Geheimnis. Und das Karussell. Und Holzpferde können nicht viel verraten, Marie. Ich darf nicht spät nach Hause kommen. Versprich mir, dass du mich nicht zu spät nach Hause bringst. Gino, wir brauchen mehr als das. Was? Wo sie ihr Zeug bunkern. Das Spiel, das wir spielen, heißt Finde die Drogen. Mann, ich bewege mich nicht in diesen Kreisen. Verdammt nochmal. Wie kommt ihr darauf, dass ich das weiß? Kannst du uns T-Bird liefern? Wie? Kauf ihm was ab. Ach ja, klar. Und wo kommt das Geld her? Mann, ihr Jungs erzählt mir auch immer, dass ihr kein Geld habt. Wie wär's mit dem Kleinen? Ey, was ist mit deinem Cousin? Lass den Kinder aus, verdammt nochmal. Was denkst du, könnte er nicht was tun? Der fängt gerade erst an. Der kennt doch niemanden. Was darf ich mich, Jungs? Womit hättest du das verdient? Ich bin auf Entzug, Mann. Ich brauche Hilfe. Hier, Gino. Ich hoffe, es bringt dich nicht um. Danke, Mann. Vielen Dank. Ich brauche das. Ich brauche es. Lass uns nach Hause fahren, Dan. Für dich sind das 10 Minuten. Ich fahre 60 Meilen. Wer hat dir gesagt, du sollst in deinen Vorort ziehen? Du bist ein Stadtmensch, denn du gehörst in die Stadt. Und meine Tochter? Bist du der Meinung, sie soll in all dem hier aufwachsen? Hast du schon gegessen? Ich hab keinen Hunger. Soll ich dir Spiegeleier machen? Du siehst müde aus. Das war ein langer Tag. Ich mach dir was. Von mir aus kannst du ein paar Spaghetti warm machen. Es ist 3 Uhr morgens. Ich mach dir Spiegeleier. Ich will keine Eier. Aber hier sind ein paar Spaghetti, wenn du welche machst. Lass die Eier. Wunderbar. Du bleibst weg. Wie lange? 2 oder 3 Tage? Du kommst nach Hause? Nein, hör auf damit. Ich bin kaputt. Ich komme müde und hungrig nach Hause und alles, was ich auf dem Küchentisch sehe, sind die Rechnungen, die du für mich da hingelegt hast. Ich bin jetzt einfach zu müde. Möchtest du, dass ich sie verstecke? Die Rechnung verstecken. Und dann tun wir beide so, als hätten sie sich in Luft aufgelöst. Es tut mir leid, Honey. Die Probleme werden sich lösen. Hör auf, dir Sorgen zu machen. Lass uns zu Bett gehen, ja? Morgen früh kannst du mir so viele Spiegeleier machen, wie du willst. Sag mir, wie sie sich lösen sollen, denn. Sag mir doch, damit ich schlafen kann. Sie werden sich lösen, bestimmt. Ja, wie denn? Durch Zauberei, oder? Wenn es Zauberei erfordert, werde ich für einen Zauberer sorgen. Dieser Nicker T-Bird hat mächtigen Bammel, auf die Straße zu gehen. Vielleicht passt er jetzt auf und bezahlt seine Schulden. Seine Kunden finden ihn doch nicht. Er denkt, wir sind hinter ihm her. Er denkt, dass wir ihm genauso ein Ding verpassen wie Jerry. Aua, aua, aua, dämlicher Bastard! Nicht bevor er seine Schulden bezahlt hat. Sag mal, Jungs, ist das Queens Apartment sauber? Hat jemand das Bett gemacht und Stoffdekorant? Kann ich da jemanden hinbringen oder wie schön zu liegen? Wir haben heute Morgen alles in Ordnung gebracht. Und die Waage und das Dope sind im Abstellraum im Flur, ne? Alles weggeschlossen. Hi! Phil, deine Verabredung ist hier. Und Mann, die sieht gut aus. Oh, du, pass auf, was du sagst, ja? Hallo, Jungs. Ey, Phil, ihr zwei solltet jetzt besser losziehen. Ich denk mal, Maria muss früh wieder zu Hause sein. Du weißt schon, wegen Schule und so. Oh. Lach dir diese Sprachköpfe gar nicht. Na komm, lass uns gehen. Sag mal, warst du schon mal in Manhattan? Bei Bloomingdale's? Hey, Warte schon mal, Blumen, denk! Unsere Schmuckmodenschau auf der dritten Ebene. Oh, Philipp! Sie ist wunderschön. Und diese Halskette kostet bestimmt ein Vermögen. Sie gefällt dir, sie gehört dir. Oh, wann könnte ich sowas tragen? Wenn du mit mir zusammen bist, wenn du mit deinem Philipp zusammen bist. Nichts würde mich glücklicher machen, als wenn du sie trägst. Lass uns gehen, nimm deine Halskette und lass uns gehen, ja? Oh, wohin? Ich habe ein Appartement in Queens mit Meerblick, Sweetheart. Ich kann nicht so spät nach Hause kommen. Anne, du bist bei mir, bei Philly. Hör auf, dir Sorgen zu machen. Der Blick von der Terrasse ist unglaublich. Ich lege dir die Stadt zu Füßen. Manchmal machst du mir Angst. Und du weißt das auch, ja? Manchmal machst du mir richtig Angst. Warum sollte ich dir Angst machen? Von mir hast du nichts zu befürchten. Baby, sehe ich so aus, als könnte ich dir wehtun. Those are always belong to me. And like a child here I stand. While your heart sings inside of me, one dream of my life, one night in eternity, the wind whispered soft to me, and heaven stood still. Onkel, die Geschäfte gehen gut. Nicht wahr, Sal? Ha? Wir können doch nicht klagen. Nein, nein, können wir nicht. Wenn du weiter Geschäfte mit den Schwarzen und den Puerto Ricanern machst, wirst du Ärger bekommen. Merk dir, was ich dir sage. Du wirst Geld machen, aber auch Ärger bekommen. Ich pass schon auf mich auf. Das sagt sich leicht, Neffe. Das sagt sich leicht. Hör mir zu. Du solltest deine Mutter besuchen. Sie ruft mich jeden Tag an und beschwert sich, dass du sie nicht besuchst. Entschuldige bitte, ich möchte nicht respektlos sein, aber das ganze Leben meiner Mutter ist doch eine einzige Beschwerde. Ich frage dich nicht. Ich sage dir, dass du es tun sollst. Besuch sie. Salvatore, lass mich an der nächsten Ecke raus. Okay, an der nächsten Ecke. Hier. Das ist ein halbes Kilo reines Heroin. Ich erwarte das Geld nächste Woche. Ich sehe Ralf. Und ich sehe, wie er sich eine Ladung Heroin in den Arm jagt. Ich habe satt zuzugucken, wie dieses dumme Kind sich umbringt. Lass uns über die Dächer klettern und nachsehen, was Philipp Muska mit seinen Jungs treibt. Er hat schon zwei Hosen ruiniert beim Klettern über die Dächer. Jesus, gut. Von hier aus können wir den Autoverleih und den Club einsehen. Großartig. Wir können den Tag hier verbringen und zugucken, wie die blöden Männer in der Sonne rocken. Arbeiten die Penner eigentlich niemals? Warum zum Teufel sollen sie arbeiten? Sie machen es auf die Bequeme. Bisschen Dope verteilen und rumlaufen, Geld einsammeln. Wäre schön, ein Abhörmikrofon im Autoverleih zu haben. Wäre schön. Sag ich doch. Heute Nacht. Wir machen es heute Nacht. Das ist ein Geburtstagsgeschenk. Eingerissen. Ja, Marianne wird mich umbringen. Du mach schon. Wir haben nicht die ganze Nacht Zeit. Los, komm, hilf mir. Es muss wie ein Einbruch aussehen. Ja. Reich mal die Taschenmappe. Wofür? Hier ist Geld drin. Was hast du vor? Will das Geld nehmen, was dachtest du? Es wird doch wie ein Einbruch aussehen, oder? Und Einbrecher würden kaum das Geld liegen lassen. Oh Gott. Ingwer, eine Minute. Bist du verrückt? Ich will wissen, ob unsere Wanze auch funktioniert. Polizeiwache, kann ich Ihnen helfen? Ja, irgendjemand hat hier eingebrochen. Irgendjemand hat gerade in den Sorrento Limousine Service eingebrochen. Kann ich Ihren Namen haben, Sir? Kann ich Ihren Namen? Affe. Los, komm, raus hier. $200. Das sind 100 für jeden. Willst du mich auf den Arm nehmen? Was ist los mit dir? Hast du den Verstand verloren? Also gut, dann sag mir, was ich mit dem Geld machen soll. Ich will es nicht. Okay. Dann sag mir, was ich damit machen soll. Du gehst doch zur Kirche, oder? Steckst in den Klingelbeutel nächsten Sonntag. Mach ich. Sieht aber nicht besonders nach Einbruch aus. Durch das Fenster sind sie rein. Die Ganze funktioniert hervorragend. Ich hab den Besitzer dran. Er sagt, er kommt gleich. Kristallklar. Jetzt brauchen wir das Radio nur noch mit einem Tonbandgerät zu verbinden und fertig. Van für die Boy quatscht. Kennst du einen Dealer, der nicht draufsteht, über sein Business zu reden? Das Schwein gehört uns. Wir haben ihn. Kann ich dich was fragen? Was wirst du mit dem Geld machen? Können wir darüber reden? Leg los, du redest, ich höre. Und ich hoffe, es macht Sinn. Maria, was macht der Jack hier in meiner Wohnung? Das ist mein Bruder. Ich weiß, dass er dein Bruder ist. Was zum Teufel macht er hier? Es geht ihm nicht gut, Philipp. Er sagt, du kannst ihm helfen. Helfen, helfen, womit? Philipp, gib mir bitte ein bisschen was von der Ware. Ich kann's für dich verkaufen. Wovon redest du? Maria, bring das Kind. Aber ich war noch nicht. Ralf ist mein Bruder, meine Familie. Du kannst ihm helfen. Ich weiß. Ich hab mich hier umgesehen, Philipp. Ich hab das alles gesehen. Die Waage, die Liebe. Ich kann das alles verkaufen. Ich will überhaupt nichts haben. Ich will dich heraus haben. Verstanden? Wie kannst du so mit meinem Bruder reden? Ich schneide dir das Herz heraus. Wie kannst du nur so mit meinem Bruder reden? Das ist mein Bruder. Maria, du kümmerst dich um deinen Kram und ich um meinen. Pass auf dich auf. Aber nicht auf. Hau auf, Jackie. Raus, hau auf. Mach du bitte auf. Ich wollte dir keinen Ärger machen, Maria. Es tut mir leid, dass ich gekommen bin. Dieser Aufsteher, ein Jungbeutel hat mein Geld geklaut. Oh mein Gott. Hey, den Fernseher hat er da gelassen. Könnt ihr das glauben? Dieser Schleimer Ralf fragt mich nach Staub. Du weißt, dass das 2 Tage dauern wird. Ja, ich weiß, dass er repariert. Die Schublade. Na, 2 Tage lang. Wollt ihr 2 bleiben oder werde ich mal tun, verdammt? Fils. Mein Geld ist weg. Was ist? Wo ist unsere Ware? Im Apartment. Wir haben alles im Apartment. Hier haben wir nichts. Nee. So ist es. Ja. Ja, kapiert ihr Schwachsinnigen nicht? Alles, was wir haben, haben wir im Apartment. Und Maria bringt ihren Bruder genau dahin. Weiter, rede weiter. Lass nicht aufhören, weiterreden. Wir haben sie. Was ist das Problem? Cretino! Wir müssen alles rausschaffen, sofort. Junkie Ralph weiß, dass wir unsere Ware im Apartment haben. Er wird zurückkommen. Okay, also schaffen wir es weg, aber wohin? Das werdet ihr zwei rausfinden. Wir brauchen Durchsuchungsbefehle. Einen Befehl und sein Auto und einen für das Apartment. Wenn sie das Zeug wegschaffen, sollten wir wissen, wohin. Ralph wird es wissen. Seine Schwester wird ihm sagen, wo sie mit Loverboy die Zeit verbringt. Alles, was wir tun müssen, ist Druck auf Gino ausüben und er macht Druck auf das Kind. Okay, suchen wir Gino. Gino, ich möchte mit dem kleinen Ralph reden. Ich will, dass du das arrangierst und ich will, dass du schnell machst. Er ist ein Kind, Mann. Herrgott, der kommt zu mir, wenn er Dope braucht. Der Kleine weiß nichts. Ralph weiß mehr, als du denkst. Es ist Freitagnacht. Ich werde euch bis Montag nie wieder zu sehen kriegen. Ihr müsst mir was geben, damit ich es übers Wochenende schaffe. Du bringst uns, Ralph, wir geben dir, was du brauchst. Ja, aber ich bin jetzt auf Entzug. Jetzt brauche ich was. Oder wollt ihr, dass ich drum bettle? Ihr Typen führt euch auf, als wärt ihr die. Ja, das ist alles, was ich habe. Nimm's. Gino, nimm alles. Gino, wir wollen nicht, dass es dir schlecht geht, aber wir hassen es, dir diesen Dreck zu geben. Ich bring euch Ralphie. Bestimmt. Gino, tu's. Wir brauchen den Kleinen. Wisst ihr, manchmal denke ich, Gott hat mich vergessen. Was denkt ihr? Hat Gott mich vergessen? Ich denke, Gott hat uns alle vergessen. Alles erledigt. Wir haben die Sachen im Badezimmer untergebracht. Alles, was du tun musst, ist gegen die Wandverkleidung im Badezimmer drücken. Passen locker 2 Kilo rein. Ja, ein schönes Plätzchen ist das. Wir haben die Miete für 3 Monate im Voraus bezahlt. Und den Mietvertrag. Der Mietvertrag läuft auf Marias Namen. Richtig, auf Marias Namen. Ey, Phil, hör mal. Du weißt schon, dass ihr Bruder mit einer Ratte durch die Straßen läuft, oder? Was redest du? Wie sagt der Phil, dass Marias Bruder mit einem widerlichen Junkie rumhängt, der mit Cops zusammengesehen wurde? Und das reichlich auf? Dieses Geschäft besteht nur noch aus Zuträgern und Polizeispitzen. Es macht mich krank. Alles erledigt. Wir haben die Sachen im Badezimmer untergebracht. Alles, was du tun musst, ist gegen die Wandverkleidung im Badezimmer drücken. Passen locker 2 Kilo rein. Ja, schön. Gut. Ihr seid beide da. Das ist gut. Ein gutes Zeichen. Hey, Gino, sag deinem Drogenbruder, er soll sich beruhigen. Sieht so aus, als würde er gleich senkrecht eine Wand hochlaufen. Sag ihm, er ist unter Freunden. Hab ich ihm gesagt. Er glaubt's nicht. Ich weiß nicht, was ich hier soll. Ich bin kein Spitzel. In unserem Geschäft gibt's sowas nicht. Dope-Dealer sind ein Haufen Scheiße und du bist ihnen zu nichts verpflichtet. Aber den hilft dir, wenn du auf den Zug bist und einen Schuss brauchst. Ein Haufen Penner sind sie, die von eurer Sucht reich werden. Hey, Ralph. Kann nicht schlimm sein, zuzuhören. Ja, ich weiß doch gar nichts. Gino kümmert sich um mich, wenn ich was brauche. Was macht deine Schwester? Wie geht's ihr? Wow, hey, Jungs, Moment mal. Ihr habt nichts von Maria gesagt. Das ist ein wunderbares Mädchen, Mann. Wir sind nicht hinter der 17-jährigen Schülerin her. Ralph weiß, was wir wollen. Richtig, Ralph? Keine Spielchen. Wir wissen alles, was ihr angeht. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Wir reden von dem Bastard, der den Mercedes fährt. Wir reden von dem Bastard, der diese Stadt vergiftet. Wir reden über Philipp Muska. Ein Mann, der durch Schmerzen und Tod reich wird. Wir wollen ihn haben. Sie sind zusammen. Meine Schwester ist verliebt in den Philipp. Philipp Muska wird sie kaputt machen, bevor du dich einmal um die eigene Achse gedreht hast. Er ist ein Penner. Deine Schwester hockt auf den Schienen und der Zug rast auf sie zu. Besser, du hilfst uns, um ihr zu helfen. Sie haben recht. Ich weiß, dass Sie recht haben. Sie lebt mit ihm, aber ich weiß nicht, wo. Wenn er zu kleiner. Wir wissen, dass Sie umgezogen sind. Find raus, wohin, und wir kümmern uns um den Rest. Wir werden ihn so hart auf die Füße stellen, dass ihm die Knöchel explodieren. Und wir werden deiner Schwester nicht wehtun. Wir werden sie schützen. Versprochen. Ich mag diese Art von Unterhaltung nicht. Ich will raus hier. Sir, ich bearbeite ihn. Ich rede mit ihm. Ich werde ihn überzeugen, dass er es mag. Überzeug ihn. Seine Schwester ist in schlechter Gesellschaft und es wird böse für sie enden. Ja. Warte! Versprich mir was, Mann, ja? Okay, sicher, Mann. Versprich mir, dass du dich von diesen Cops fernhältst. Sie werden dafür sorgen, dass du erschossen wirst oder im Flug versenkt. Versprich mir, dass du dich von ihnen fernhältst. Okay. Du brauchst sie nicht, versprich es. Okay, mir, Mann, Kino, ja? Ey, komm runter, Mann! Ich kann auf mich selber aufpassen. Du? Ja, sicher, Mann. Ich bin Gino und bewege mich die Straßen auf Engelsflüge. Gino und heroinsüchtig, du bist ein Stück Dreck. Hey, da täuschen sie sich aber, junger Mann. Ich bin Gino, ein Engel des Herrn. Da. Hey Joe, will this money in your hand? I said, hey Joe, where you going that money in your hand? Well, I'm gonna see my woman. You know, I heard she done mess around with some other man. She did. Oh, no, I'm going downtown. I'm gonna buy me a blue steel 44. Dieser Untermensch, Gino, läuft sogar wie eine Ratte. Ich denke, wir folgen ihm. Er ist immer, wo der hingeht, hä? Richtung Brooklyn Bridge, das Schwein. Halt mal dahin deinen Lastwagen. Der wartet auf jemanden. Was hat die Ratte vor? Steig ein, Gino. Wo ist der Kleine? Wo ist Ralph? Mir geht's nicht gut. Nee, Mel, das ist nichts Neues. Von uns kriegst du so lange nichts, bis du uns Ralph bringst. Ich tue, was ich kann. Ich halte seine Hand. Ich rede mit ihm jeden Tag, dass er mit euch zusammenarbeiten morgen soll. Wir brauchen ihn morgen. Verstanden? Keine Entschuldigung. Du bringst ihn uns morgen. Versuch's. Ich streng mich an. Aber ihr müsst mir was geben, bitte. Bitte, mir geht's beschissen. Gebt mir eins. Bitte, bitte. Nur ein Briefchen. Bitte, Mann. Ich bin krank. Ihr seht das doch, ich bin krank. Scheiße, bitte ein. Ja, Gott, jetzt Danny, gib ihm was, dass er nicht auszuhalten. Hier, das sind zwei Gramm, das ist alles, was ich habe. Komm schon vor den Dumpuscher. Danke. Ich weiß das zu schätzen. Stimmt, ich habe Ralph eure Telefonnummer gegeben. Möglicherweise ruft er an. Der Kleine ist ein harter Knabe, tut, was er will. Wir zählen auf dich. Zieh dir das rein, für eine Weile bist du okay. Wir werden dir so viel geben, dass du einen Monat heil bist. Warum zum Teufel sagst du ihm sowas? Heil für einen Monat. Bist du verrückt? Wenn wir so weitermachen, marschieren wir in den Knast. Versprechen kann ich alles. Heißt doch nicht, dass ich's halte. Das ist ein Polizeiauto. Ich kenne die beiden Bullen. Dieser Schleimarsch Gino hat mit denen gequatscht. Na, was hältst du davon, Jimmy? Ha? Wenn wir uns hier Zeit nehmen und diesen nutzlosen Bastard kaputt machen. Hm? Ein bisschen Übung kann ich gebrauchen. Stauchen wir die Ratte zusammen. Hey. Hallo, Ratte. Hey. Was ist, Mann? Moment, habe ich dich gestört? Du atmest. Du störst verdammt. Ich weiß nicht, was... Du bist ein Spitzelwasser, du. Aber ihr wisst doch überhaupt nicht... Ich hab dich mit deinen beiden Bullenfreunden gesehen. Du bist erledigt. Du Penner. Ich bin doch... Herz. Was hat er mir? Was habt ihr mit mir vor? Was hat er mit dir vor? Arm, du Scheißkerl! Wir wollen nur sehen, ob du fliegen kannst! Ja, kannst du fliegen? Ich flieg nicht! Kann ich was für dich tun, Ralph? Siehst nicht gut aus, Kleiner. Sie haben Gino vom Dach geworfen. Einfach runtergeschmissen. Ihr müsst die zwei verhaften. Niemand hat schlechte gesehen, Menschen, dass Gino geschubst wurde. Wir haben nichts gegen die zwei in der Hand. Habt gesehen, wie sie wir wegrannten? Haben nichts in der Hand gegen sie. Weißt du, dass sie es getan haben? Wir kriegen sie dran. Vielleicht nicht dafür, dass sie Gino umgebracht haben, aber wenn du uns hilfst, nageln wir sie wegen Drogen fest. Wir stecken sie ins Gefängnis, bis sie alle Männer sind. Die Adresse sind. Gesagt, wohin sie umgezogen sind. Da lebt sie mit Phil und da sind auch die Drogen. Hilf du uns und wir helfen Maria. Helf ich euch. Ich will, dass diese Penner platt gemacht werden. Aber ich will noch was anderes. Was? Was willst du? Ich bekomme die Hälfte von allem, was ihr findet. Die Hälfte der Drogen und die Hälfte vom Geld. Du nimmst mich auf den Arm, richtig? Es ist mir tot ernst. Das ist der Deal. Es dürften eine Menge Drogen da sein. Wie ihr wollt. Ich serviere euch Phil und seine Leute, aber ich werde bezahlt. Und das wird der ganz große Zahltag sein. Was willst du denn mit den ganzen Drogen und dem Geld machen? Was kann ein Kind wie du damit machen, ha? Bring meine Mutter und meine Schwester aus dieser vergifteten Stadt raus. Hört sich gut an für mich. Entschuldige bitte, bist du schon genauso verrückt wie er? Hey, das ist der Deal. Ihr wollt Phil und seine Leute, also bezahlt ihr. Ralph, steig mal für eine Minute aus. Ich muss mit meinem Partner reden. Auch wenn ich ein Kind bin, bin ich nicht blöd. Ihr wollt Phil und ich gebe ihn euch. Ich will nur, dass ihr auf mich aufpasst. Hey, Partner, was ist los mit dir? Verlierst du den Verstand? Ruhig, ganz ruhig. Wer wird für uns machen? Wer sagt, dass wir unsere Verabredung einhalten? Das gefällt mir nicht. Wir schulden diesem Drogensüchtigen einen Scheißdreck. Lass ihn für uns arbeiten. Und wir nageln diese Pläne fest und dann können wir sehen, was wir reifen. Wir sollten fair sein zu dem Kleinen. Ich erkläre ihm, was wir machen können und was nicht. Und was wir nicht machen können, ist ihm eine Tonne Drogen überlassen und einen Haufen Geld. Und wir sollten ihn nicht in dem Glauben lassen, dass wir das können. Wir sind ganz schön blöd, wenn wir das an uns vorbeigehen lassen. Wir können Philipp Muscat rankriegen, richtig? Wir lügen ein bisschen, was soll's. Wir spielen das Spiel, um zu gewinnen. Wir befinden uns in einem Krieg. Und in einem Krieg gibt es keine Regeln. Das ist ein Fall wie jeder andere Fall auch. Ich habe nicht vor, ins Gefängnis zu gehen, nur um einen scheiß Fall abzuschließen. Ich würde dem Teufel ein Wochenende mit meiner Frau versprechen, um diesen Fall abzuschließen. Das heißt aber nicht, dass ich meine Frau auch abliefern würde. Das ist gefährlich. Das ganze Leben ist gefährlich. Manchmal muss man sich darauf einlassen. Der Kleine wird's tun, verlass dich drauf. Ich würde die Kerle gern dran kriegen, ganz bestimmt. Okay, vielleicht ist er recht. Aber wenn es vorbei ist, tun wir was für Ralph. Ja, verlass dich drauf. Alles, was wir können. Ralph, komm mal her. In Ordnung, Ralph. Wir sind im Geschäft. Eine Sache noch, ihr müsst Maria schützen. Sie darf da nicht reingezogen werden und es darf ihr nichts passieren. Das müsst ihr mir versprechen. Ich gebe dir mein Wort drauf. Keine Sorge, Kleiner, wir passen drauf. Gut, Maria hat mir gesagt, die Drogen werden jeden Samstagmorgen ins Apartment geschafft. Sal und Jimmy Dogs bringen sie hin. Was ist mit Phil? Wenn Sal und Jimmy die Ware reinbringen, ist Philipp immer da. Sie bringen zwei Pakete und verschneiden sie. Sie machen $6. Bleibt Philipp so lange, bis die Ware verschnitten ist? Nein, er nimmt das Geld und verschwindet. Vor 2-3 Stunden kommt er nicht zurück. Und Maria begleitet ihn? Nein, Maria glaubt, dass er das Geld zu seinem Onkel bringt oder sonst wem. Er will sie nicht dabei haben. Weißt du, was ich denke? Ich denke, wir sollten Philipp folgen und gucken, wo er das Geld... Nein, wir machen's hier. Wenn wir erstmal anfangen, dem Geld zu folgen, landen wir am Ende in der Türkei. Ralph, wie ist die Adresse? 127 Ocean Drive, Apartment 2410. Ich treffe euch Samstagnachmittag auf dem Dach bei Chinos Taubenschlag. So um 3 solltet ihr fertig sein. Ich erwarte euch. Mit den Drogen und dem Geld. Sofort, nachdem wir zugeschlagen haben, sind wir bei dir. Enttäuscht mich nicht. Ich werde warten. Wir sollten Hilfe anfangen. Seit wann brauchen wir Hilfe? Wir machen es allein. Ich habe kein gutes Gefühl. Könnte böse ausgehen. Wir haben es im Griff. Wir machen einen Drogendealer platt. Mehr nicht. Ganz ruhig. Kein Problem dabei. Sie sind da. Im Kreise Jimmy Dogs schleppt eine Aktentasche. Ich sehe es. Okay, Sie sind drin. Wenn Phil rauskommt, schnappen wir ihn uns und gehen mit seinem Schlüssel in die Wohnung. Warte. Lass uns mal drüber nachdenken. Also, wir rennen zu Phil und schnappen ihn uns. Nehmen wir mal an, er wehrt sich. Und die beiden anderen kriegen davon was mit. Sie schütten die Drogen ins Klo und alles, was wir haben, ist Phil und das Geld. Wow, das war nicht das Schlechteste. Hör auf, dein Witz, sei ernst, ich bin's auch. Ich immer nicht. Es ist zu spät, da kommt Philly Boy. Geh zu seinem Auto. Okay, bleib bei ihm dran. Wir schnappen ihn uns bei der erstbesten Gelegenheit. Lass ihn nur hier aus der Gegend raus. Er ist über die rote Ampel gefahren. Er hat uns gesehen, bleib dran. Immel. Beach an Zentrale K. Rauschgift fahndet an Zentrale. 10-5, letzte Meldung bitte. Zentrale, wir verfolgen einen gelben Mercedes. Kennzeichen Mary Thomas Zebra 666. In nördlicher Richtung auf den Coast Bay Boulevard. 106 Adam unterwegs. Charlie unterwegs. 106 David unterwegs. Bleib dran, Danny, verlier ihn nicht. Komm, leg die Hände auf den Kopf. Langsam, aber langsam. Was zum Teufel habe ich denn verbrochen, hä? Ja, Zentrale, sag ihm, wir brauchen keine Hilfe mehr. Ah, Teufel, bin ich froh, dass ihr Polizisten seid. Dachte schon, ist eine Entführung, oder? Halt die Hände auf dem Kopf. Ja. Hey, ich bin Geschäftsmann. Zahle Steuern, was ist das hier, ja, hä? Zeig ihm den Haftbefehl. Ja. Was ist das? Du kannst es lesen, ein Haftbefehl. Nimm die Aktentasche mit Stein ein, Phil. Komm, immer komm, langsam, komm, Moment. Los. Moment. Komm, halt rein. Hey, wo geht's hin, ne? Bring dich nach Hause, Freundchen. Nach Hause? Ich bin ja nicht zu Hause. Ich wohne in New Jersey. Erzähl das dem Richter. Ja, ich sag euch was. Die Adresse auf dem Haftbefehl ist nicht meine. Irgend so eine Puerto Rico-Transporter. Klar, naturalmente, ich kenne sie, aber ich wohne da nicht. Sie wohnt da. Wir finden schon, was wir suchen, Schlaumeier. Du hast die längste Zeit kleine Rocks aus Großen gemacht. Ich sagte schon. Ich bin Geschäftsmann. Ich habe ein Autoverleih. Ich habe keine Ahnung, was das hier soll. Tu mir einen Gefallen, Phil, und halt's Maul. Kurt, pack die Aktentasche in den Kofferraum. Und das Geld der Markenkäufer sind Einnahmen aus der Autoverleihung. Ja, sicher ist es das. Und das hast du Jesus entdeckt. Ne? Mach einfach, was wir dir sagen, und dann schlagen dir dein teures Hey, ihr habt das Sagen. Ihr habt die Kanone, ne? Phil, ich werde jetzt die Klingel drücken. Ein falsches Wort von dir. Du liegst eine Woche im Krankenhaus. Ist das verstanden? Mann, ihr seid wirklich harte Jungs. Ne? Ich sagte doch, ihr seid am Drücker und ich meinte das. Hey, wer ist denn da? Ich bin's, Phil. Bist du aber schnell zurück? Mach schon, lass mich rein. Aber was meint ihr, Jungs? Ob mein Aktenkoffer im Kofferraum von eurem Wagen wirklich sicher ist? Das ist eine gefährliche Stadt und überlaufen Kriminelle. Wie viel ist drin? 100.000, vielleicht ein Poco mehr. Aus dem Autoverleih? Wir hatten eine gute Woche, wir waren fleißig. Ja, offensichtlich. Ja, ich sagte, da liegen mehr als 100.000 in eurem Kofferraum. Machen wir die Tür auf, sonst nichts. Mehr als 100.000 in eurem Auto. Ihr habt's gehört, oder? Mach die Tür auf, Phil. Ja! Hau ihn auf! Ja! Wegen Heroin gehst du ein Jahrhundert in den Kahn. Ich habe keine Ahnung, was hier vorgeht. Ich habe euch gesagt, ich bin Geschäftsmann. Ich wohne hier nicht. Das ist nicht meine Wohnung. Ich bezahle hier die Miete nicht. So, wer denn? Ich würde sagen, die Puerto Rico-Tosi. Ja? Sie bedeutet mir nichts. Einfach nicht so eine glauben. Schnalle, die ich aufgerissen habe. Du bist fertig, Schleimer. Das war's. Schaut mal, Jungs. Ihr habt ein bisschen Dope gefunden. Ist keine große Sache. Warum nehmt ihr es nicht? Die Hälfte, ja? Und das Geld im Auto. Das könnt ihr ja auch haben. Ja, und lassen dich und deine Freunde laufen? Warum nicht? Wenn ihr eine Verhaftung braucht, nehmt das Mädchen. Ich verstehe ja, dass ihr euren Job machen müsst. Nehmt die Braut, behaltet das Geld und das Heroin. Und ich verlasse die Stadt. Ich habe einen besseren Vorschlag. Wir behalten das Geld, die Drogen, die Waage, das abgepackte Heroin, das Zeug zum Verlängern, den ganzen Kram hier. Wir lassen das Mädchen außen vor und schmeißen dich und deine Freunde aus dem Fenster. Wie hört sich das an? Welches Fenster nehmen wir? Ihr wollt sie da raushalten? Verdammt, das ist ihr Apartment. Das ist nicht meine Wohnung. Das sind nicht meine Drogen. Ich wohne hier nicht. Was willst du mir antun? Ihr Name steht auf dem Mietvertrag. Kann sein, aber ich habe sie nie gesehen. Phil. Warum beschützt ihr diese puerto-ricanische Hure? Ich habe dich doch geliebt. Du bist ein Kind. Verstehst du, meine kleine Bambina, ein Kind. Ein Richter wird dich hinter Gitter bringen. Mich sperren sie ein und schmeißen die Schlüssel weg. Du weißt, dass wir ein Problem haben, wenn einer von denen sagt, dass sie hier war. Du hast recht. Ich denke, wir können sie von dem Richter raushalten. Wir sagen, sie hat nichts damit zu tun. Ja, also dem Richter sagt, sie war hier. Was, wenn sie sagt, das Zeug gehört ihr? Sie ist verletzt, den Schleimer. Du weißt doch gar nicht, was sie sagen wird. Wir verhaften sie und sehen später weiter. Erheben Sie sich, den Vorsitz hat der ehrenwerte Richter Jefferson. Euer Ehren, ich bin der diensthabende Detektiv in der Sache 2064, 65, 66 und 67. Ja, was ist? Die Angeklagte Maria Sanchez, euer Ehren. Es stimmt, sie war in der Wohnung, aber sie gehört nicht hierhin. Sie hat mit der Sache und den kriminellen Aktivitäten der drei Angeklagten nichts zu tun. Wenn sie nicht hierhin gehört, warum wurde sie dann verhaftet? Es wurden 4 Kilo Heroin in dem Apartment gefunden. Ist das richtig, Officer? Ja, das stimmt, aber... Und sie war dort. Officer Muller, das ist hier nicht der Prozess, sondern die Anklageerhebung. Was immer Sie dem Staatsanwalt gesagt haben, ich habe keine andere Wahl, als Anklage zu erheben. Der nächste Fall. Nächster Fall, Philipp Muska, Nummer 2067, Salvatore Bosco, Nummer 2068, James Lyon, Nummer 2069 und Maria Sanchez, Nummer 2070. Ich habe hier eine Vollmacht für 3 Angeklagte von Rechtsanwalt Stone. Die Angeklagte Maria Sanchez ist vertreten durch einen Pflichtverteidiger. Die Anklage lautet, gemeinsamer Besitz von ungefähr 4 Kilo einer weißen Substanz, vermutlich Heroin. Kann mir jemand erklären, warum die Angeklagte Maria Sanchez durch einen Pflichtverteidiger vertreten wird? Euer Ehren, Miss Sanchez ist mittellos. Und Rechtsanwalt Stone hat mich informiert, dass er Miss Sanchez nicht vertreten könne, da er sonst in einen ernsthaften Interessenkonflikt kommen würde. Darf ich, Euer Ehren, meine Klienten sagen aus, dass sie Miss Sanchez in ihrem Apartment besucht haben und von den vorhandenen Drogen nichts wussten? Das ist doch nicht wahr. Ich weiß, dass das nicht wahr ist. Euer Ehren, das kann Rechtsanwalt Stone nicht ernsthaft vorbringen. Gentlemen, das ist hier kein Prozess. Die Kaution für die männlichen Angeklagten wird auf 50.000 festgesetzt und für Miss Sanchez auf 2.500. Miss Sanchez ist mittellos. Sie kann keine Kaution stellen. Nichts, was ich tun könnte. Sie wurde verhaftet im Besitz von 4 Kilo Heroin. Miss Sanchez bleibt in Untersuchungshaft. Der nächste Fall. was jetzt? Was meinst du? Was meinst du? Was meinst du? Ich will wissen, was du vorschlägst. Wenn ich schon ins Gefängnis muss, will ich wenigstens wissen, was ich dazu zu sagen habe. Hör auf, Kirk. Du weißt, was ich gemacht habe. Falsch. Ich war mit der Anklageerhebung beschäftigt. Du, mein Freund, solltest dich um die Beweismittel kümmern. Phils Aktenkoffer mit dem Geld. Ist der immer noch in deinem Kofferraum? Immer noch. Weißt du, wie viel Geld da drin ist? $100,000 sind da... Ich will nichts davon hören. Du musst. Warum? Warum kannst du nicht deinen Anteil nehmen? Das sind $50,000. Eine Menge Geld. Ich kann alle meine Rechnungen bezahlen. Ich kann die Bruchbude... Danny will ein bewohnbares Haus verwandeln. Wir sind seit 10 Jahren befreundet. Ich sag dir, wir brauchen so eine Scheiße nicht. Wir sind keine Diebe, verdammt. Wir sind Polizisten. Ich habe alles durchdacht. Es gibt keine Probleme. Unser Wort steht gegen das von Philipp Muska. Und wer wird ihm glauben? Wirst du aufhören und für einen Moment mal nachdenken. Die Abendnachrichten und wir beide in Handschuhen. Das wird nicht passieren, Himmelgott. Ich habe $10 in der Tasche und die müssen bis zum nächsten Zahltag reichen. Ich hab es satt, nichts zu haben und diese widerlichen Drogenbastarde stolzieren herum mit Kisten voller Geld. Und was ist mit Philly Boy? Was ist mit ihm? Meinst du, der lässt uns mit $100,000 gehen, die ihm gehören? Was kann er tun? Wir sind die Cops. Wir sind das Gesetz. Denkst du, er wird zur Polizei gehen? Was ist mit uns, Partner? Was macht es mit uns? Es macht 2 Kriminelle aus uns und das sind wir nicht. Du nicht und ich auch nicht. Mal Gott. Wie lange wird Phil eingesperrt sein? Er wird die Kaution stellen und in einer Stunde frei sein. Was? Dieses ganze verdammte Drogengeschäft ist ein Spiel. Du weißt es und ich weiß es. Es macht mich krank. Ich habe genug davon. Denn jeder in diesem verdammten Geschäft steigt Kohle ein. Die Anwälte, denn die Richter, hör mir zu. Jeder. Hör mir zu. Nein, ich werde dir nicht zuhören. Es ist ein Spiel. Es ist alles ein Spiel. Wir sperren 12 Dealer pro Monat ein und es bedeutet nichts. Einmal nur lass uns auch was gewinnen in dem Spiel. Ben, du bist kein Dieb. Nein, ich bin kein Dieb. Lass mich in Ruhe, ja? Hör auf damit, ja? Himmel, Kurt. Ich brauche das Geld, ich brauche es verdammt nötig. Hilf mir da raus! Hören Sie, Officer. Ich glaube, ich habe meinen Aktenkoffer verlegt. Sollten Sie ihn finden, bin ich sicher, dass Sie das Richtige tun werden. Hey, ich rede mit dir. Verpiss dich, du Abschaum. Wir sehen uns dann. Darauf kannst du wetten. Komm, lass uns gehen, denn bevor ich mich an diesem blöden Mann vergesse. Was sagen wir dem Kleinen? Wir müssen Ralph sagen, dass wir seine Schwester hinter Gitter gebracht haben. Ich habe ihn gesehen in der letzten Reihe. Oh, sei nicht glücklich, Ralph. Was sagen wir ihm? Keine Drogen, kein Geld und seine Schwester hinter Gitter. Im Himmel! Wenn das hier vorbei ist, nimmst du deinen Anteil und machst viel. Ich werde meinen Anteil Ralph geben. Das kannst du. Vielleicht kann er davon die Kaution für seine Schwester stellen und einen guten Anwalt bezahlen. Wir gestohlen haben. Wir können ihm kein Geld geben. Ich würde es ja gern tun, aber es geht nicht. Wir graben uns hier ein Loch, aus dem wir nie wieder rauskommen. Der Kleine wartet auf uns auf dem Dach. Sag ihm, was passiert ist. Sag ihm, dass wir einen Ausweg finden. Sag ihm, wir lassen ihn und seine Schwester nicht im Stich. Warum kommst du nicht mit? Ich könnte ihm nicht ins Gesicht sehen. Und der Anwalt sagt, es gibt keinerlei Problem. Ohne Marias Name drauf sind die Haftbefehle nichts wert. Aber die Kerle haben mein Geld noch und das will ich zurückhaben. Ja, und Maria? Was wirst du tun? Holst du sie aus dem Gefängnis raus? Stellst du die Kaution oder was? Um dir die Wahrheit zu sagen, Sally. Die Liebe kommt, die Liebe geht. Was Maria betrifft, das ist Vergangenheit. Raphael, du dämlicher Machter! Was tust du hier? Ich bin gekommen, um euch guten Tag zu sagen. Guten Tag und auf Wiedersehen! Hey, nimm die Kanone runter, du dämlicher Kindstorf! Was stellst du dir vor, dass wir Angst vor dir haben, von einem drogensüchtigen Kind? Ich kümmere mich um Maria, ich kümmere mich um sie und um dich auch. Du kriegst dort ohne Hände, wenn es das ist, was du willst. Aber nimm die Kanone runter. Zu spät, Jungs! Zu spät! Danny. Auf Brooklyns Dächern von Bob Liucci. Aus dem Amerikanischen von Walter Adler. Die Rollen und ihre Darsteller waren Detective Kurt Muller, Christian Berkel. Detective Dan Russo, Markus Beusen. Ralf Sanchez, Sebastian Rudolph. Maria Sanchez, Sascha X. Chino, Andreas Grotgar. Philipp Muska, Silvester Groth. Sal, Rufus Beck. Jimmy Dawkes, Heinrich Giskes. Franco Muska, Ernst Alisch. T-Bird, Christoph Eichhorn. Marion Russo, Susanne Seidler. Rechtsanwalt Stone, Markus Kiepe. Pflichtverteidiger, Philipp Schepmann. Richter Jefferson, Ernst August Schepmann. Technische Realisation, Theresia Singer und Matthias Fischenich. Regieassistenz, Martin Butz. Regie, Walter Adler. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln, 1996. Versuchungen des Spiels und ihr bitterer Ernst. Die Härte der Härteszene, Verrat und Denunziation. Die unfreiwillig uneigenwilligen Methoden der Cops jenseits des Gesetzes. Die verdammte Verlockung bei dieser Gratwanderung, sich dem Schwindel hinzugeben und auf die andere Seite zu straucheln. Davon weiß Liucci, ein langes Lied zu singen. Denn er war selbst Cop. Detective niederer Gehaltsstufe zwar, aber immerhin in einer Eliteeinheit des New York Police Departments, die sich der obersten Hierarchieebenen der Drogenmafia annahm. Eine spezielle Eingreiftruppe, wenn er den zwar etwas hinkenden, aber nicht ganz zufälligen Vergleich erlaubt, die sich sowohl auf besagte unorthodoxe Methoden verstand, als auch auf ebenfalls besagtes Straucheln. Mafiaartige Machenschaften und Korruption in den Reihen der besten, der qualifiziertesten Beamten. Und Bob Liucci wusste aus ureigenster Anschauung, was Sache war, kooperierte mit der Staatsanwaltschaft und sah sich schließlich gezwungen, die ganze feine Gesellschaft der Eliteeinheit hochgehen zu lassen. Inklusive seiner langjährigen Kollegen und Freunde. Und doch, wirklich hops, gingen wie so oft nur die niederen Chargen. Die oberen Etagen blieben unberührt. Aber um die Staatsdienerkarriere eines gewissen Robert Liucci war es geschehen, gründlich geschehen. Was bleibt einem in so einer, mit Verlaub, beschissenen Lage? Man wird Schriftsteller und schreibt über die eigene Geschichte einen Bestseller.